Lektion 9, Übung C.A. Welche Termine passen nicht? Welcher Termin geht vielleicht? Welchen Termin hätten Sie gern? Welche Termine sind bei Thea Billfinger möglich? Mit welchem Termin sind Sie beide einverstanden? B. Diese beiden Termine passen. Dieser Termin passt nicht so gut. Ich glaube, ich nehme diesen Termin. Ja, diesen Termin hätte ich gern. Aber mit diesem Termin bin ich auch einverstanden. C. Ich hätte gern einen dunkelgrünen Anzug. Ach so, Sie haben keine dunkelgrünen Anzüge? Was ist denn das da? Ist das nicht ein dunkelgrüner Anzug? Was? Ein dunkelblauer? Kann sein, aber der dunkelblaue Anzug gefällt mir auch ganz gut. D. Sie hätten also lieber eine automatische Kamera. Automatische Kameras sind sehr praktisch. Mit automatischen Kameras macht man auch sehr gute Bilder. Sehen Sie hier? Ist das nicht ein gutes Bild? Das ist von einer automatischen Kamera.